Erster dies ist Gottes Wort an den Propheten Jeremia. Es geht um die Philister. Dies geschah, bevor der Pharao Gaza eroberte. Zweiter Gott, der Herr, sagt, Wasser kommt aus dem Norden. Es wird zu einem großen Fluss. Das Wasser überflutet das Land und die Städte. Die Menschen dort werden laut schreien und weinen. Dritter Mann hört laute Geräusche. Pferde stampfen mit den Hufen. Wagen rasseln und Räder machen Lärm. Väter kümmern sich nicht um ihre Kinder. Ihre Hände sind zu schwach. Vierter, ein Tag kommt. Er wird ganz Philistäa zerstören. Er wird auch Tyrus und Sidon zerstören. Gott, der Herr, will Philistäa vernichten. Er wird den Rest der Küste von Kaftor zerstören. Fünfter, Gaza ist zerstört. Askalon ist auch zerstört. Ihr, die ihr von den Enakitern übrig seid, wie lange werdet ihr euch noch ritzen? Sechster, O, Schwert des Herrn. Wie lange wirst du noch kämpfen? Geh zurück in deine Scheide. Sei ruhig und bleib still. Siebter, wie kann das Schwert ruhig sein? Gott, der Herr, hat es befohlen. Er hat es nach Askalon geschickt. Er hat es auch an die Küste des Meeres geschickt.